ja nur heimwärts all mein Sehnen geht. Über der Wüste Sand, Jesu Herrlichkeit mir stets vor Augen steht. Er ist der Hirt, der mich fand, vorwärts mit Sang. Schon das Ziel ich seh, ist der Weg lang. Singet ich ihm geh, bald bin ich da. Aufwärts, ja nur aufwärts, stets mein Geist dir strebt, näher an Jesu Herz. Jesus, unser König, der regiert und lebt, drum blicke ich himmelwärts, vorwärts mit Sang. Schon das Ziel ich seh, Siegestag ist